Momenten gesagt hat, im Prinzip ist das doch relativ einfach, wenn man sich heute die Gesellschaft anguckt. Was brauchen die Klassenangehörigen, egal ob sie wissen, dass sie welche sind oder nicht? Sie brauchen Wohnung, sie brauchen Gesundheitsvorsorge, sie brauchen vernünftige Altersvorsorge, sie brauchen eine Arbeit oder eine andere Form von Dingen, von denen sie leben können, und wahrscheinlich auch eine saubere Umwelt und eine friedliche Welt. Das ist im Prinzip der Anspruch, den linke Politik leisten kann, auch wenn sie noch nicht den großen Umsturz macht, aber ein Zugang zumindest. Also ich glaube, dass ich bin haderer auch manchmal mit dem Begriff des Neoliberalismus. Also er hat sich als politischer Begriff ganz gut eingebürgert tatsächlich, als Periodisierungsbegriff für die Phase des Kapitalismus seit den 80er Jahren. Er eignet sich auch dadurch deswegen, oder dadurch, dass tatsächlich die Theoretiker des Neoliberalismus, also Hayek und Friedman, also theoretische und politische Architekten des Ganzen waren und auch Margaret Thatcher und andere sich direkt darauf bezogen haben, nämlich also diese theoretische Vorstellung, dass die Entfesselung der Marktkräfte zu einer optimalen Allokation von Ressourcen führt, zum Gleichgewicht tendiert, spontane Ordnungen schafft. Fakt ist, wir erleben natürlich, dass es das Gegenteil ist. Das hängt mit den theoretischen Problemen der neoliberalen oder neoklassischen politischen Ökonomie zusammen, nämlich, dass sie halt enthistorisiert ist und mathematisiert ist und eigentlich also die Realgeschichte des entfesselten Kapitalismus oder der Marktkräfte, wie Polanyi das sagen würde, eben zu einer Zerstörung der Gesellschaft führt, gegen die Gesellschaft sich dann wehren muss. Das wäre dann vielleicht in etwa das, was Jan sagt, der Verteidigung des Sozialstaats. Ich glaube aber, also der Begriff, den ich nutzen würde, ist der des entweder also neoliberalen Finanzmarktkapitalismus, neoliberal, um diese Theorie mitzubegreifen, Finanzmarktkapitalismus, um einfach die Veränderung des Kapitalismus seit den 70er Jahren zu beschreiben. Und eigentlich müsste noch das Wort global hinzuaddiert werden, also vielleicht der neoliberale globale Finanzmarktkapitalismus. Wenn ihr meine Texte schaut, seht ihr manchmal globaler Kapitalismus, ihr seht manchmal globaler Finanzmarktkapitalismus oder neoliberaler Finanzmarktkapitalismus, aber entscheidend ist das Globale, dass sich einfach dieser Kapitalismus stark verändert hat. Also es hat immer Internationalisierung von Kapital gegeben, aber das waren meistens Portfolioinvestitionen. Also es wurden Geld geliehen und dann wurden Profite extrahiert. Im globalen Kapitalismus seit den 70er Jahren haben wir transnationale Wertschöpfungsketten. Und das ist, glaube ich, eine besondere Herausforderung auch für Politik, weil es bedeutet, dass wir keine nationalen Bourgeoisien mehr haben. Also ich würde von Bourgeoisien sprechen, aber tatsächlich auch soziologisch gut umreißbaren, transnationalisierten kapitalistischen Klassen. Also Leslie Sclair macht das, G. William Domhoff und andere Leute, William I. Robinson. Und von daher Neoliberalismus als politischer Begriff vielleicht. Und wenn wir Analysen schreiben, globaler Kapitalismus oder neoliberaler Finanzmarktkapitalismus, vielleicht kann man sich darauf einigen. Ich hatte Gelegenheit, vorhin über deine andere Frage nachzudenken. Ich muss sagen, kannst du noch mal das wiederholen? Ich habe nämlich den Eindruck, ich habe noch nicht so richtig verstanden, worauf dieser zweite Teil deiner Frage oder dieser zentrale Teil deiner Frage hinauslief. Was zwischen der Französischen Revolution und Marx passiert ist, damit was dann am Ende rauskommt. Also ganz einfach nochmal ganz kurz versuchen, in anderen Worten das wiederzugeben. Vielleicht fällt es mir dann etwas leichter. Wie verhält sich Marx zu der bürgerlichen Revolution? Was geschieht Gedanken an der bürgerlichen Revolution selber? Dass er, also da, also was Sie haben schon gesagt, also das industrielle Proletariat war für Marx eine geschichtsphilosophische Kategorie. Aber also wenn die ganze bürgerliche Revolution sich zum ersten Mal sich geschichtlich gedacht hat, also die Geschichte der Freiheit gedacht haben, wie ist die Aufgabe von Freiheit verändert im 19. Jahrhundert, damit wir Liberalismus auf der einen Seite und Neoliberalismus auf der anderen Seite des 19. Jahrhunderts haben? Oder wie hast du dich verstanden? Ich oder wir? Marx sieht zunächst eigentlich noch ähnlich wie die Revolutionäre aus der Französischen Revolution von einem Ineinander von Freiheit und Gleichheit aus. französischen Revolution selbst, ich nehme jetzt mal diese beiden Begrifflichkeiten, weil diese beiden Begrifflichkeiten standen im Zentrum meines Vortrags, das sind auch die Begrifflichkeiten, die aus dem 19., eigentlich aus dem 18., aber ins 19. Jahrhundert hineintragen, dann im 20. Jahrhundert nochmal sehr stark durch die organisierte Arbeiterbewegung durch den Osten. In der französischen Revolution wird noch davon ausgegangen, dass beides eine Einheit bildet. Freiheit und Gleichheit. Beide Begriffe trennen sich allerdings mit der Zeit schon, während des Terrors tendenziell, später noch stärker. Marx selbst geht eigentlich auf eine Einheit der Begriffe aus. Marx ist weder ein reiner Freiheits- noch ein reiner Gleichheitsfanatiker. Und darum vielleicht bietet mir das die Möglichkeit, am Ende nochmal auf die Frage, die vorgestellt wurde, jetzt die Linke eigentlich einzugehen. Die Linke nämlich, würde ich sagen, ist zum einen der parlamentarische Gegensatz zur Rechten. Spaltungsprozess, während die Rechte eher die Partei der Freiheit ist. Das heißt links, weil die auf der linken Seite des Kammerpräsidenten saßen, die Rechte saßen auf der rechten Seite. Und davon ausgehend entwickelt sich dieser Widerspruch. Marx hingegen ist kein Linker. Kann man nicht auf den Rücken zurück. Marx ist kein Linker. Er hält von diesem Widersatz, von diesem Gegensatz. Er hält nichts von dieser parlamentarischen Gegensetzung etc. Marx ist kein Rechter, ist kein Linker, ist nicht Partei der Freiheit, ist nicht Partei der Gleichheit, sondern er basiert, oder sein Denken basiert eigentlich auf einer Synthese von beiden. Auf einer Synthese von Freiheit und Gleichheit, auf einer Synthese von vertragstheoretischem und utopischem Weg in die Moderne und eigentlich, wenn man sich das Ganze mit den Frühschriften und einigen späteren Dingen anschaut, auch auf einer Synthese von Idealismus und Materialismus. Er ist nicht, wie immer gesagt, reiner Materialist. Er ist eigentlich jemand, der auf einer Synthese von all diesen Dingen sitzt. Aus diesem Grund war Marx eigentlich kein Linker, aus dem Adorno kein Linker, Horkheimer kein Linker und so weiter, sondern er war eigentlich jemand, der diesen Gegensatz von Freiheit und Gleichheit, der in der französischen Revolution am Anfang mal vorhanden ist, aber dann auseinanderdividiert wird, der diesen Gegensatz eigentlich synthetisch aufgeben will. Darum Marx kein Linker und eigentlich ist das gut so. Naja, ob das so einfach ist, wage ich zu bezweifeln. Das ist gar nicht einfach. Diese Lösung, wenn man sich die Entwicklung Marxes anguckt, dann ist ihm sicherlich bewusst gewesen, dass der vierte Stand der französischen Revolution ihm nicht gewonnen hat. Er hat das 1830 nochmal nachvollziehen können, wo sicherlich auch wieder dieser vierte Stand in der französischen Revolution eine wichtige Rolle gespielt hat. Und es ist vermutlich kein Zufall, dass Marx wie auch Engels sich sehr schnell in ihrer politisch-philosophischen Entwicklung auch den politischen Kräften zugewandt haben und geguckt haben, wie eine Arbeiterbewegung zu entwickeln ist. Der Weg zum Kommunistischen Manifest über Bund der Geächteten bis hin zum Bund der Gerechten, die Frühform einer kommunistischen Partei, die sicherlich nie identisch ist mit dem, was wir dann im 20. Jahrhundert erlebt haben, hat also auch das doch mit dieser, du sagst, es wäre keine Linkswendung, ich würde schon sagen, einer Kampfaufnahme an dieser linken Seite der Front zu tun. Und du hast vorhin gesagt, Marx wäre kein Soziologe gewesen, das ist bei seinem Klassenbegriff. Ich denke mal, er hat sehr bewusst das zur Kenntnis genommen, was etwa Friedrich Engels mit der Lage der arbeitenden Klasse aufgeschrieben hat. Und es ging ihm sicherlich nicht um irgendwelches Moralisieren in der Geschichte. Darum sollte es uns auch nie gehen, aber er hat natürlich sehr wohl zur Kenntnis genommen, dass die Arbeiter, ob als Klasse sich dessen bewusst oder nicht bewusst, ob sie an sich oder für sich existieren, im Moment zu den Verlierern in dieser Entwicklung gehört haben. Und dagegen wollte er Politik machen und dagegen hat er Politik gemacht. Ich gebe Jan völlig recht, dass Marx den Begriff links für sich nicht reklamiert hat. Und zwar, also ich bin jetzt der kleine Werbeblock, ich habe für das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus den Eintrag links-rechts geschrieben. Und tatsächlich ist links-rechts bezieht sich auf das Parlament und Marx war Kommunist. So, das war sozusagen für ihn der Bezugspunkt. Und sie sahen auch wenig Hoffnung jetzt auf das Frankfurter Parlament, also die Deutsche Nationalversammlung. Ich finde es bemerkenswert, wenn man die Geschichte des Links-Rechts-Begriffs in der marxistischen oder linken Arbeiterbewegungsdiskussion sieht, findet man, dass es eigentlich erst eine Nachkriegsentwicklung ist, dass die Linke sich als Linke bezeichnet. Bis dahin war man Sozialist oder man war Kommunist und damit war natürlich auch immer der Klassenbegriff verbunden. Also Sozialist oder Kommunist war man, weil man sich auf die Arbeiterinnenbewegung, die sich mit dem Sozialismus vom Liberalismus historisch emanzipiert hatte, sozusagen, also die Freiheits- und Gleichheitsideale der bürgerlichen Revolution für alle wollte, sich eigentlich als Erbe oder Erbin der Ansprüche, der Ideale im demokratischen Sinne für der bürgerlichen Revolution sah. Von daher, glaube ich, kann man an den Konjunkturen des Linksbegriffs, also die Linke hat sich als Linke nur bezeichnet, wenn sie das Gefühl hatte, man ist von der richtigen Lehre abgekommen. Zimmerwälder Linke beispielsweise, Leni 1916, linke Kommunisten in Bremen und so weiter, die sagten, das ist nicht mehr der richtige Sozialismus oder Kommunismus. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg findet der Begriff der New Left so eine Konjunktur. Und dass also die Linke sich als Linke bezeichnet. Ich glaube, das ist ein Ausdruck einer Niederlage gewesen. Weil die New Left Review, auch die ja von Stuart Hall sich gegründet hatte, die hatten alle die Vorstellung, die soziale Frage ist gelöst. Wir leben im Spätkapitalismus, sozusagen. Also die Errungenschaften des Sozialstaats, da wird man nie wieder hinter zurückfallen. Und ich glaube, wir haben im Neoliberalismus gelernt, dass alle Errungenschaften der Arbeiterinnenbewegung in Frage gestellt worden sind und werden können. Dass sozusagen, da gebe ich auch Jan recht, dass der New Deal oder der internationalisierte New Deal als keynesianischer Wohlfahrtsstaat seine inneren Grenzen hatte. Und ich glaube, die Aufgabe besteht, wie es gelingen kann, sozusagen Konzeptionen einer postkapitalistischen Transition zu denken und auch Praxen zu entwickeln, die über den Kapitalismus hinausgehen können, ohne dass man wieder am selben Punkt wie in den 70er Jahren angelangt. Und da hat Annika total recht, da geht es um die Eigentumsfrage, weil sozusagen der historische Kompromiss als Sozialstaat genau da dann seine Grenzen hatte. Also das Kapital hat gesagt, okay, wir globalisieren, und die Beschäftigten haben halt gesagt, okay, gut. Oder nicht. Ja. Okay, vielen Dank. Bevor ich das Panel für beendet erkläre, möchte ich nochmal darauf hinweisen und euch alle herzlich einladen, uns zur Georg-Schwarz-Straße zu begleiten, Nummer 19. Und jetzt bitte ich nochmal einen kräftigen Applaus für unsere Sprecher. Ja, auf jeden Fall. Achso, ihr seid natürlich übrigens auch alle herzlich eingeladen, noch umzukommen, wenn ihr... Wir haben irgendwo ein Hotelzimmer organisiert. Achso, okay. Du weißt dann auch nicht, wann die letzte Züge... Du bist doch jung, du hast voll, aber ich wollte mir jetzt nicht anschauen. Ja, nee, ich habe eigentlich... Wir haben... Wie weit kennt ihr denn das aus? Wie weit ist denn das von der Eisenbahnstraße weg? Genau. Okay. Das ist gut, die Nachfrage. Ja, aber die, also ich hoffe ja, dass. Jan, weißt du das, wann die letzten Züge von Leipzig nach Berlin fahren? Ja, ich habe das nachgeguckt. Ich glaube, 21.30 Uhr fährt der letzte durch. Aber ich kann das gerne auch nochmal nachschauen. Also, ich muss nicht durchfahren. Also, wenn ihr jetzt noch was trinken geht. Ich würde es nicht mitgehen, ich würde es hier vielleicht noch mitgehen, weil ich nach Hause, natürlich hier, dann ja, würde ich gerne. Okay, das ist aber nicht der letzte, oder? Doch, danach kannst du nur noch mit Umstieg in Bosna und Halle. Ah, nee, stimmt nicht. Stimmt nicht? Stimmt nicht. Wir können ja auch sagen, der letzte ist um 23.18 Uhr. Da bist du um 1.53 Uhr da. Ja, und der um 23.33 Uhr, da bist du um 5.36 Uhr da. Ich weiß nicht, ob du hier. Ja. Nicht Bitterfeld oder so, manchmal steigen wir bis Bitterfeld oder so. Oder ja. Ja, dann würde ich den, glaube ich, nehmen. Danke dir. Wo musst du hin? Eisenbahnstraße. Immer ein. Also ich übernachte bei einer Freundin. Ja, okay. Also ich fahre morgens früh. Ja, echt interessant. Also super Diskussion, die ihr da führt. Also das, weil wir tun das nämlich gerade auch, über Sozialismuskonzeptionen zu diskutieren. Ja. Weil wir das, also man, meistens war man immer, ne, wie verbindet man Bewegung, macht man neue Klassenpolitik und so. Vielleicht kann ich dir die Broschüre mal schicken, wenn sie fertig ist. Ja, total gerne. Ja. Und vielleicht kannst du mir ein paar Sachen schicken, die ihr. Ja, super gerne. Wir haben genau auf dem Bundeskongress auch ein Thesenpapier dazu geschlossen. Mhm. Das Beschlussbuch ist halt noch nicht da, aber ich kann mal versuchen, ob ich da rankomme. Ja, weil da haben wir auch echt viel Arbeit reingesteckt und ich finde, das ist auch eigentlich ganz cool geworden. Ja. Ja, und ich meine, es gibt ja sowieso genügend Leute in der Sozialdemokratie, die davon ausgehen, dass wir uns eben ich bin da durchaus skeptisch. Ja, also ich bin glaube ja auch skeptisch. Nicht, dass es uns was bringt. Aber die Diskussion zu diesen Fragen zu bestätigen, in irgendeiner Form, ja, ich finde, das müssen wir unbedingt halt Partei und Flügel und wie auch immer übergreifen machen, bewegungsübergreifen. Ja. Ich habe leider keine